500. Dreh den gottverdammten Bass mal auf. Es sind Matrix und Dizzy mit dem Hardcore-Sound. Mach mal laut, die Box muss scheppern. Die Köpfe gefickt, wenn der Bass losbrettert. Heute ist B-Day Bash, der Beat ist perfekt. Los, wir ziehen das Pep, guck, die Linien sind weg. Und bis 7:07 gibt es Party hart. Adrenalin gibt den Techbeat. Wer ist jetzt hier noch müde und verspannt? Nimm die Füße in die Hand vor die Bühne und dann tanzt. Dreh ne Tüte und ein Blunt oder gönn dir ein Wodka. Wer jetzt nicht abgeht, ist ein Opfer. Also los, ab, geh die Wede, Luzi. Wie du stehst da noch rum, jetzt ist Schluss mit dem Unsinn. Ich will, dass alle Leute durchdrehen. Dicker, gib dem Beat, jetzt kann's losgehen. Wir werden weiterhin auf alles einen Fuck geben. Wieder mal am Rad drehen, bis die ganze Stadt bebt. Durch die Nacht, bis ihr abhebt. Dicker, dreh den Bass bis zum Anschlag auf und dann abgehen. I'll be dead if I'm your ghost again. But that's not unusual. Es sind Matrix und Dizzy mit dem Hardcore-Song. I'll be dead if I'm your ghost again. can wash out the pain and emotions. I'm sleeping all these demons away, but your ghost, the ghost of you, keeps me awake. I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out the pain and emotions. Ich schwöre auf Mr. Bean, das hat ja richtig die Birne weggeweckt. Das hat ja richtig die Birne weggeweckt.

und die Nacht auf oben kur. I'm not afraid to die. off my knees. And wide awake eyes, feel your size, feel your size. Das wird dich mehr als normal. Tricks. I'm tun Sie nur Ihren Körper. Warum wollen Sie verhindern, dass ich meinen tue? Wenn man bereit ist, alle Kämpfe auszufechten, die man ausfechten muss, um sein Ziel zu erreichen, wer hat dann das Recht, einen aufzuhalten? Dann heißt es nein, obwohl Sie bereit sind, alles zu tun. Wer hat das Recht, das zu sagen? Wer? Niemand! Sie haben das Recht, auf Ihr Gefühl zu hören, aber niemand hat das Recht, nein zu sagen, nachdem man alles getan hat, um das zu tun, was man tun will und was man ist. Sie haben das Recht, auf Ihr Gefühl zu hören, aber niemand hat das Recht, nein zu sagen, nachdem man alles getan hat, um das zu tun, was man tun will und was man ist. We'll be right back. das ist schön, das ist wunderschön.